Hallo, hallo, flotte Bienen, steile Zähne, Feuerrostgangster und fortgeschrittene 250 Kubik Vierradfahrer, das ist Cookies größte Schaffe. Das ist ja fürchterlich. 77 Girls und ich. Lauter dufte Bienen. Könnte ich mich da bedienen? In jede könnte ich mich vergaffen. Aber wie soll ich das schaffen? Das ist ja fürchterlich. 77 Girls und ich. Das ist ja fürchterlich, 77 Girls und ich. Das ist ja fürchterlich, 77 Girls und ich. 154 schöne Beine, ich muss mich entscheiden für eine. Augen zu, jetzt will ich planlos. Ich bleib nicht länger zahnlos. Das ist ja fürchterlich. 77 Girls und ich. Mademoiselle, Sie brauchen mich, die Nacht ist zu gefährlich. Mademoiselle, Sie brauchen mich, nicht jeder meint es ehrlich. Mademoiselle, Sie ahnen nicht, was sich im Dunkeln tut. Mademoiselle, Sie brauchen mich, dann geht es Ihnen gut. Mademoiselle, Sie brauchen mich, dann geht es Ihnen gut. Alle Gassen sind verlassen, eine schwarze Katze schreit. Und so mancher Räuber wartet auf die Gelegenheit. Mademoiselle, Sie brauchen mich, die Nacht ist zu gefährlich. Mademoiselle, Sie brauchen mich, nicht jeder meint es ehrlich. Mademoiselle, Sie ahnen nicht, was sich im Dunkeln tut. Mademoiselle, Sie brauchen mich, dann geht es Ihnen gut. Mademoiselle, Sie brauchen mich, dann geht es Ihnen gut. Mademoiselle, Sie ahnen nicht, was sich im Dunkeln tut. Mademoiselle, Sie brauchen mich, dann geht es Ihnen gut. Mademoiselle, Sie brauchen mich, dann geht es Ihnen gut.